Wie wirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist wirkt dort, wo ich Hingabe zulassen und leben kann. Ihr dürft gern die lilanen Handouts nehmen. Sorry, dass die Schrift so klein ist. Ich habe so viel, was ich an euch weitergeben will. Und ich habe vieles schon draufstehen und es gibt Lücken. Da dürft ihr selber mitschreiben, was euch wichtig ist, von dem, was ich sage, aber auch eure Gedanken. Das ist mir ganz wichtig. Bitte denkt immer selber auch mit. Hingabe. Im Duden steht unter anderem, es ist ein rückhaltloses sich hingeben, sich einer Sache ganz eifrig widmen und sich völlig überlassen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mit völlig überlassen manchmal meine Schwierigkeiten. Bei Menschen und bei Gott. Ist eine spannende Frage, wenn du das auch bei dir merkst, dass du Schwierigkeiten hast, dich völlig hinzugeben, dich völlig zu verschenken. Woher kommt das? Was ist das, was dir Schwierigkeiten macht? Denk mal drüber nach, das lohnt sich. Und es lohnt sich, da manchmal auch mit Leuten drüber zu reden, die dich gut kennen. Und Leute, die dir dann ein Stück weit voraus sind im Leben, aber auch im Leben als Christ. Da profitiere ich gerade ganz arg davon, dass ich in dem Punkt eine super Mentorin habe, mit der ich ganz viel über dieses Thema rede. Übrigens, wir reden ja nicht von ungefähr über die Themen, die wir uns rausgesucht haben. Da ist ja immer noch was drin, was uns persönlich ja immer noch betrifft. Ja, was hindert mich dran, hinzugeben? Das ist doch zuallererst mal mein Sicherheitsbedürfnis. Ein ganz banales Beispiel. Ich steige nicht gern bei jedem ins Auto. Auch Leute, die ich kenne. Manchmal, weil ich sie kenne und weil ich ihren Fahrstil kenne. Wir setzen immer unser Leben auch ein Stück weit aufs Spiel, wenn wir Auto fahren, wenn wir selber fahren, wenn wir jemand anders mitfahren. Und manche Leute verhalten sich das so, dass ich mich da nicht völlig reingeben will. Und es gibt in viele andere Bereiche, die unser Inneres noch tiefer bewegen als so eine Autofahrt, Sache, da habe ich erstmal eine Blockade in mir und eine Warnlampe und es ist ja gut, dass wir die haben. Es ist gut drauf zu hören, wo es in uns selber erstmal sagt, ups, Achtung. Und manchmal ist es ja gut, dann ist es okay. Und jetzt gucke ich mal, kann ich da lockerer werden? Kann ich da was loslassen oder muss ich so festhalten, wie ich es gerade festhalten will? Wie viel Kontrolle tut mir gut, wie viel tut anderen gut? Weil wenn ich was richtig festhalt, ja, dann bin ich nicht frei, was in die Hand zu nehmen, in eine geballte Faust, da geht nichts mehr rein. Was hindert mich, diese Faust zu öffnen? Misstrauen. Oft entsteht es durch Erfahrungen, die wir machen. Manche Erfahrungen, die du gemacht hast und die bewirkt, dass du misstrauisch bist in manchen Punkten oder manchen Typen von Menschen gegenüber, die schon so lang zurück, da kannst du dich gar nicht dran erinnern, aber die ist fest in dir drin, in deinem Unterbewusstsein. Das prägt dich. Was wir mit Menschen erleben, übertragen wir auf Gott. Ganz viel davon. Oft machen wir das einfach auch deshalb, weil Menschen sind uns nahe, die können wir sehen, hören, anfassen und so weiter. Gott sehen wir nicht. Und wir gehen immer von dem aus, was wir kapieren, begreifen und gucken, ob wir das übertragen können. Und ganz viel davon geschieht unbewusst. Und es ist eben auch was uns hindert, uns Gott hinzugeben. Wir wissen nicht, wer Gott ist. In ganz vielen Punkten haben wir es einfach noch nicht begriffen. Und da schaut die Angst. Auf was lasse ich mich denn da ein? Ich erinnere nur kurz an Petrus, wie der aus dem Boot steigt und auf dem Wasser geht. Gehen wir weiter. Was ist Hingabe nicht? Es bedeutet eben nicht, dass wenn ich mich hingebe, dass ich mich dann völlig selber aufgebe. Es bedeutet auch nicht, dass ich mich selber verleugne. Oder dass ich verantwortungs- oder willenlos werde plötzlich. Das bedeutet es nicht. Und mich Gott hingeben ist auch nicht was, wo ich auf einen Zwang von Gott reagiere. Gott zwingt mich, Gott zwingt dich nicht, uns ihm hinzugeben. Gott ist Liebe und bei der Liebe hat Zwang keinen Platz. Wie kann ich es jetzt einüben, mich hinzugeben? Das habt ihr da stehen, da gehe ich kürzer drauf ein. Es geht zuallererst und immer drum, Gott besser kennenlernen. Weil das merkt ihr in Beziehungen zu anderen Menschen, da wo Vertrautheit entsteht, da wo wir einen Weg miteinander gehen, wo wir einander erleben, da entsteht Nähe, da kriege ich ein Gespür dafür, was kann ich von dir erwarten und was nicht, worauf kann ich bauen, wo bin ich vorsichtig. Und so wie wir Menschen kennenlernen und es ein Weg und ein Prozess ist mit Aufs und Abs und ganz viel von uns selber und unserer Einstellung abhängt, so ist das auch in Bezug auf Gott. Und wir haben das gestern beim hörenden Gebet nochmal so klar gemerkt, es ist total wichtig, wenn wir beten, und mit Gott in Kommunikation trete, dass wir nicht nur zutexten, sondern dass wir ihn fragen und dann hören. Und wenn wir was von ihm hören, wenn wir was mit ihm erleben, weiter fragen. Ich habe eine Nichte, die ist gerade in dem Alter. Warum? Das kann ja manchmal ganz schön nerven. Aber wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, ich bin fest überzeugt, er wünscht sich, dass wir warum fragen. Gott, warum machst du das? Warum erlebe ich das? Warum bin ich hier? Warum, warum, warum? Und lasst uns da die Kunst der kleinen Schritte üben. Mir geht es manchmal so, ich wäre gern sofort am Ziel. Mit einem Schnips. Und jetzt habe ich es gecheckt und alles ist schön. Aber so läuft es nicht. Es sind kleine Schritte und die dürfen wir uns gönnen. Geduldig sein mit Gott. Und mit mir selber vor allem auch. Weil er hat die Geduld mit uns. Wir haben die als nicht. Auch mal auf Gott warten, auch das ist Hingabe. Gott sagt mir in der Bibel, wenn ihr still werdet und so weiter. Ich krieg's jetzt nicht ganz hin. Aber durch Stille sein und hoffen, ausharren, irgendwas hoffen, würdet ihr stark sein, danke. Genau. Aber ihr wollt nicht. Das kommt nochmal dran, das sage ich jetzt nicht mehr dazu. Dann eben auch in überschaubare Bereiche das Einübe Kontrolle abzugeben. Überfordere dich nicht. Da, wo es dir schwerfällt, was loszulassen, gönn dir Zeit. Such dir einmal Hilfe, aber übs in kleine Dinge. Ich merke es gerade in meiner Ehe, dass es was sehr Spannendes ist, Kontrolle loszulassen. Verantwortung loszulassen. Oft tun wir nämlich ans Wasser in die Tasche lüge. Mir denke, ich muss Verantwortung tragen und im Prinzip hat es viel mit Kontrolle zu tun, mit ich will wissen, dass es so läuft, wie ich es will. Und was mir zeigt, wie ich das lernen kann, Kontrolle abzugeben, ist, wenn Harald und ich zusammen in der Küche arbeiten. Der hat einen völlig anderen Stil zu kochen als ich. Wenn wir beide in der Küche sind, denke ich immer, das endet in einer Katastrophe. Der kriegt es nicht so hin, wie er das soll. Klammer auf, armer Mann, Klammer zu. Wenn der alleine kocht, mir schmeckt das Essen jedes Mal richtig gut und er hat es ohne irgendeinen Tipp von mir hingekriegt. Da lerne ich gerade Kontrolle los, also abzugeben. In solchen Bereichen können wir es lernen und wenn wir es da gelernt haben, dann mit Gott weiter. Kleine Schritte. Auch von anderen lernen. Und da möchte ich dich ermutigen. Wir sind jetzt hier zusammen. Viele Leute mit vielen Erfahrungen. Bleib nett für dich mit deinen Erfahrungen. Teil dich mit und frag nach. Und auch zu Hause, such dir Leute, mit denen du drüber reden kannst. Such dir Christen, die deutlich weiter und älter sind als du. Die haben einen Schatz, das ist enorm. Lies Biografien von Christen. Und da immer bitt Gott dir zu zeigen, was ist gerade dran für mich. Wie viel haben wir noch? Nichts mehr? Okay. Gut. Dann noch zwei Punkte. Meine Hingabe und das Wirken des Heiligen Geistes. Wie passt denn das zusammen? Da kriegen wir fast einen Knoten im Kopf. Das sind zwei Seiten von einer Medaille. Guckt euch eine Münze an und wenn man die von vorne anguckt, man sieht nur die eine Seite. Ich sehe vor allem meine Seite. Und auf meiner Seite, die besteht aus 100%. Und es kommt 100% auf mich, auf dich an, in der Beziehung zum Heiligen Geist, in der Beziehung zu Gott. In der Ehe kommt es auch 100% auf mich an und 100% auf meinen Mann. Nicht irgendwie, das heißt so schön, so eine Mischfinanzierung, nicht irgendwie jetzt in dem Bereich 30 auf mich, 70 auf meinen Mann oder andersrum. Nee, 100%. Ganz und gar. Und so ist es auch mit Gott. Ich glaube, das, was uns in dem Punkt wirklich Schwierigkeiten macht, ist die Hierarchie. Wir haben einen Hierarchiedenker, ob man das wolle oder nicht. Und in der Hierarchie ist der, der weiter oben ist, hat mehr Verantwortung, also mehr Prozent, und der, der weiter unten ist, hat weniger. Gott ist weiter oben und wir sind weiter unten? Nee. Gott ist sich nicht so schade, sich auf eine Ebene mit uns zu begeben. Und deshalb macht er es möglich, seine Liebe macht es möglich, dass es 100% auf dich ankommt. Und er schenkt sich dir 100%, er gibt sich auch hin. Und der nächste Punkt, mit dem ich dann aufhören will, mich Gott hingeben, bedeutet, ich sag dir noch eins, was mir wichtig ist, und das sind ganz viele Spiegelstriche, schreib dir es auf, mach es mit dir und Gott aus. Und das eine, was ich dir mitgeben will, ist, mich Gott hingeben bedeutet, mich dem anvertrauen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir haben es auch gesungen. Das heißt, anerkennen, wer Gott ist und wer ich bin. Da mal genau hinzugucken. Da haben wir noch einiges zu lernen. Punkt.